Kapitel 56. Tina sagt: Mein Gott. Chris macht eine kleine Pause. Dann fragt er: Warum hat dein Vater Greta gefeuert? Tina sagt: Er möchte mir sagen, ein Leben mit Musik bringt nur Probleme. Kommst du auf mein Konzert? Ja, sagt Tina. Gerne. Kapitel 57. Tina denkt: So viele Probleme. Ich brauche jetzt eine Kompensation. Am besten, ich esse eine Currywurst mit Pommes frites. Sie geht an eine Pommesbude und isst eine Currywurst. Ein Ferrari fährt vorbei. Der Motor ist laut. Und die Musik auch. Waterloo von ABBA. Im Auto sind Paula und Sven. Paula fährt. Kapitel 58. Ein paar Minuten später fährt Tina nach Hause. Sie geht direkt in ihr Zimmer. Tina öffnet den Kleiderschrank. Sie denkt: Was soll ich anziehen? Sie probiert blau, grün, braun, schwarz und weiß. Dann denkt sie: Ich möchte rot. Rot ist die Farbe der Intensität und der Liebe. Sie hört eine CD. Sie hört All You Need Is Love von den Beatles. Kapitel 59. Total in Rot geht sie ins Wohnzimmer. Der Vater ist am Computer. Er möchte einen Jaguar E kaufen. Von 1969. Die Mutter ist an der Bar. Sie mixt einen Drink. Kapitel 60. Die Mutter sagt: Tina total in Rot, das gibt Probleme. Tina sagt: Papa, Mama, ich möchte nicht mehr zu Hause wohnen. Ich möchte eine eigene Wohnung. Die Mutter sagt: Das endet in einer Katastrophe. Du brauchst ein Auto, ein großes Haus, eine Kreditkarte und einen guten Lebensstandard. Nein, Mama, sagt Tina, ich brauche das nicht. Du brauchst das.